Das tragende Ganze. Die Ordnungen der Liebe, die uns in früheren Beziehungen begleitet haben, wirken auch auf unsere Beziehung zum Leben und zur Welt als Ganzes und auf unsere Beziehung zum Geheimnis, das wir hinter ihr erahnen. Wir können uns daher auf das geheimnisvolle Ganze beziehen, wie ein Kind auf seine Eltern, und suchen dann einen Vatergott und eine große Mutter. Glauben wie ein Kind, hoffen wie ein Kind, vertrauen wie ein Kind, lieben wie ein Kind. Und wir fürchten uns vor ihm auch, wie ein Kind. Und wie ein Kind fürchten wir uns auch vielleicht zu wissen. Oder wir beziehen uns auf das geheimnisvolle Ganze, wie auf die Ahnen und die Sippe, wissen uns als seine Blutsverwandten in einer Gemeinschaft der Heiligen. Aber auch, wie in der Sippe, verworfen oder auserwählt nach einem unerbittlichen Gesetz, ohne dass wir seinen Spruch verstehen oder auf ihn Einfluss nehmen können. Oder wir verhalten uns zum geheimnisvollen Ganzen wie zu einem Gleichberechtigten in einer Gruppe, werden seine Mitarbeiter und Vertreter, lassen uns auf Handel und Geschäfte mit ihm ein, schließen einen Bund mit ihm und regeln durch Vertrag die Rechte und die Pflichten, das Geben und das Nehmen, den Gewinn und den Verlust. Oder wir verhalten uns zum geheimnisvollen Ganzen, als seien wir mit ihm in einer Paarbeziehung, in der es einen Geliebten und eine Geliebte gibt und einen Bräutigam und eine Braut. Oder wir verhalten uns zum geheimnisvollen Ganzen, so wie Eltern gegenüber einem Kind, sagen, was es falsch gemacht und was es besser machen müsste, stellen ihm sein Werk in Frage und wollen, wenn uns diese Welt, so wie sie ist, nicht passt, uns und andere aus ihr erlösen. Oder aber, wenn wir uns auf das Geheimnis dieser Welt beziehen, lassen wir die Ordnungen der Liebe, die wir kennen, hinter uns und vergessen, als seien wir schon auf dem Meer die Flüsse und alle Wege am Ziel.